Mein Arm flimmern die Gefühle, es brennt, es frisst sich seinen Weg von außen, nimmt die Hoffnung, nimmt die Liebe und die Kraft an, was zu glauben, das uns hält. Ich schau zurück, ich schau nach vorn und auch der Blick auf sie und jetzt hat sich verloren in einem Schattenreich, das dir nie von der Seite weicht. Die Augen geradeaus im Gleichschrittmarsch, die Tage rennen dir voraus. Und hast du dann vertagt, bis dir eins so am Herzen lag? Ist kein Spiel, es ist kein Glück. Wenn du nicht aufwachst, kehrt dein Leben nie zurück. Im Spiegel ein Gesicht, das dich nur noch mit sie anspricht. Es ist ein Kampf, den du verlierst. Der Schock sitzt tief und du bist wie paralysiert. Das Ruder aus der Hand, das Fernsehen versäuft deinen Verstand. Befeuer all der Eitelkeiten, Leere, die uns an gleich stellt. Lebst du eine Welt aus Schein und soll es die gewesen sein? Sei dir bewusst, was du tust. Sei dir bewusst, was du tust. Denn es kommt die Zeit, da hält die Einsamkeit lange wach. Es kommt die Zeit, da hält die Einsamkeit lange wach. Es kommt die Zeit, da hält die Einsamkeit lange wach. Es kommt die Zeit, da hält die das Herz wieder ruhiger gehen, das Herz so zerstreut, oft so verloren, verschüttet im Regen.